Herzlich willkommen zum dritten Abend von Schweine und Weltall innerhalb unserer Reihe Rapid Rabbit zum Thema der veränderten Bildbegriffe im digitalen Zeitalter im Vergleich zum analogen Zeitalter. Herzlich willkommen Petra Bock, die heute Abend hier einen Vortrag halten wird zu ihrem Fachgebiet. Petra Bock hat die erste Wehrmachtsausstellung koordiniert und eine Ausstellung mit dem Titel Fremde im Visier zur privaten Fotografie von Soldaten im Zweiten Weltkrieg organisiert und kuratiert sie seit 3 Jahren, ist das, glaube ich, ne? 2 Jahre. 2 Jahre, genau. Und wir haben ja schon bei der Eröffnung letzte Woche diese Fotos aus dem Fundus von Petra Bock gezeigt. Die werden auch noch ein bisschen zu sehen sein. Und ja, heute geht es also um die private Fotografie von Soldaten. Ja. Guten Abend und herzlichen Dank, Stefan, in der ganzen Gruppe aus der Krise. Mich hat es sehr gefreut, dass plötzlich so ein Anruf kam, dass es hier so eine Gruppe gibt, die über Krieg Fotografie arbeitet und ja, mich gefragt hat, ob ich da mitmachen möchte in Form von ein paar Leihgaben, die hier in den Kästen hängen und ja, mich eben beteiligen will mit einem Vortrag. Ich habe ihn genannt, die Mühlprobe, das ist der Titel eines Fotos, das nachher kommt, private Kriegsfotografie von Wehrmachtssoldaten im Kontext, und zwar schon bewusst im Kontext dieser Ausstellung. Ich werde also immer mal wieder auf das eine oder andere hinweisen, nicht sehr ausführlich, nicht zu allen natürlich, aber das Hauptgewicht liegt auf dieser Zweiten Weltkriegsfotografie, aber dennoch. Ich beginne mit einem Bild, das Sie schon hier die ganze Zeit sehen, das die Süddeutsche Zeitung in ihrer letzten Wochenendbeilage abbildete und mit der Bemerkung versah, das schiere Nichts. Es stammt von dem Münchner Künstler Florian Süßmeier. Er malt es Öl auf Leinwand am 12.09.2001, also ein 9-12-Gemälde. Und, wie mir scheint, eine Reaktion auf die unzähligen Fernsehbilder und privaten Schnappschüsse der einstürzenden Twin Towers. Die Maße des Bildes sind 130 x 160 cm, also groß. Der Titel lautet Lapidar eben 12. September 2001. Was ist zu sehen? Nicht das schiere Nichts, sondern 3 bildparallele Streifen in abgestuften Graubögen. Oh nee, warum flutscht es denn weg? Weil der Bildschirmschoner vermutlich angeht. Genau. Da ist es wieder. Der Bildschirmschoner des Computers geht vielleicht an und dann. Wie kann man das ändern? Müssen wir mal antippen. Ja, einfach wieder antippen. Wieder Maus so. Ja. Ja. Genau. Okay. Über der sehr niedrigen Horizontlinie schwebt ein feiner, heller Dunst, der sich allmählich in den hohen, hellgrauen Himmel auflöst. Die erste Assoziation beim Betrachten bindet sich zunächst an die ungeheuren Staubschichten, die wir alle aus den Fotos kennen. Ein Motiv all dieser Fotos, den Staub eben, übernimmt Süßmeier und legt ihn in die monochrome Farbfläche seines Bildes. Viele Fotos von 9-11 versuchen immer wieder, die eingestürzten Vertikalen der Türme zu rekonstruieren, zu ersetzen, in Form von Bildkompositionen wiederherzustellen. Ich zeige bewusst keine Fotos davon, denn die haben Sie sicherlich alle im Kopf, besonders nach Sonntag. Süßmeier hingegen geht konsequent in die Horizontale, die Implosion ist total. Es bleibt nichts übrig, außer einer minimalistischen Darstellung von fein pulverisiertem Staub. In der Bildtradition von, ich zeige nochmal eins, also dieses Foto, die 2 Fotos und auch dieses stammen aus diesem großen Bildband, der erschienen ist 2001, Here is New York, wo jeder, aber auch wirklich jeder, der fotografiert hat, ausstellen konnte, in der großen Galerie, zwar auch immer auf der Website gezeigt, also so ein dicker Band über unglaublich viele Fotos, die entstanden sind während dieses Tages und danach. Und das ist nochmal ein besonders staubiges Foto. In der Bildtradition von fotografischen Kriegsdarstellungen liegt ein Vergleich mit Roger Fentons Valley of the Shadow of Death von 1855 nahe, einer nachgestellten Aufnahme aus der Ukraine im Krimkrieg, die schon früh zu einer Ikone der Kriegsfotografie wurde. Da die fotografische Ausrüstung in der Mitte des 19. Jahrhunderts noch zu beschwerlich und die Apparatur der Kameras zu langsam für Fotos in actu auf dem Schlachtfeld waren, nahm Fenton vor allem die Offiziere im Feldlager auf. Um das Sterben der Soldaten, den Tod auf dem Schlachtfeld darzustellen, griff Fenton zum Motiv eines menschenleeren Hohlwegs, in dem er einige Kanonenkugeln platzierte. Also auch schon damals eine gestellte Kriegsfotografie. Süßmeier steht mit seiner Bildkomposition von 9-11 jedoch auch in der malerischen Tradition der Wüstendarstellungen der Orientalisten vom Ende des 19. Jahrhunderts. Brauchte Guillaume, ein französischer Maler in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, in großen Ölgemälde noch das Kamelgerippe und die Fata Morgana, um die ansonsten flächig und ebenso bildparallel aufgebaute Wüstenlandschaft zu zeigen, so konnten die Maler auf ihren Reisen durch die Sahara oder den Sinai in ihren Ölskizzen auf dieses eurozentrisch phantasmagorierte Beiwerk eigentlich verzichten. Also das sind zwei Ölskizzen, das eine oben von Bonnard, die untere von Jerome, als sie auf dem Weg durch den Sinai waren. Nach diesem kleinen bildhistorischen Ausflug nun wieder zurück in die Gegenwart. Süßmeier konnte am 12. September 2001 noch nicht ahnen, dass die danach inszenierten Kriege in Irak und in Afghanistan häufig solche Wüstenansichten generierten. Auch wenn er die Weltstadt New York in den Staub einer leeren Landschaft verwandelte. Paul Searight steht mit seiner Aufnahme aus Afghanistan 2002 in genau dieser Tradition, wenn er im Auftrag des Imperial War Museums im Juni 2002 die Auswirkungen des Krieges in Afghanistan fotografiert. Auch er verzichtet völlig auf Darstellungen von kämpfenden Soldaten, zeigt die Schrecken des Krieges in der verwüsteten Landschaft, in den Minenfeldern und stellt sogar Fentons Aufnahme von 1855 bewusst nach. In seinem Zitat von Virilio, "The desert is the coinciding of the beginning and the end" und mit dem Titel seines Ausstellungskatalogs Hidden, bezieht er sich ausdrücklich auf die symbolische Ebene der katastrophalen Auswirkungen von Krieg, weicht mit dem künstlerischen Konzept der Postreportage gezielt ab vom Fotojournalismus der Kriegsfotografen, wie wir sie alle eigentlich aus dem Vietnamkrieg kennen, nämlich zum Beispiel Philip Jones Griffith oder James Nachtwey und viele, viele andere. Bezeichnend für die heutige Wahrnehmung scheint mir, dass eine überregionale Tageszeitung zu einer solchen Darstellung wie die von Süßmeier greift, um 10 Jahre nach 9-11 bei uns die Bilder, die jeder im Kopf hat, aufzurufen. Dies verweist auch auf die Installation von Youssef Tapti, der hier sitzt, hier in der Ausstellung, der gezielt auf jede bildliche Darstellung verzichtet, um mit grünen Neonröhren an die ersten grünstichigen Target-Aufnahmen der Angriffe auf Bagdad im Fernsehen zu erinnern. Sowie eben mit den eingespielten Hubschraubergesprächen des Videos Collateral Damage, das Sie hier auch in der Ausstellung dann sehen können, von 2006, das aber erst durch die Wikileaks-Veröffentlichung 2010 bekannt geworden ist. Bei denen man eben kaum etwas versteht, aber jeder sofort genau diese Erschießungsszene aus der Luft vor Augen hat. Jörg Hensel, der Berichterstatter und USA-Korrespondent der SZ, also Süddeutsche Zeitung, diagnostiziert einen Widerspruch zwischen der vermeintlich verstummten Kunst und der Wucht der Fotos und Fernsehbilder, der Sucht nach immer noch mehr Lesungen, Diskussionen, Theaterstücken und der Ausstellung, wie sie zurzeit im PS1 in Queens zu September 11 gezeigt wird, die nicht ein einziges Bild dieses Tages zeigt, sondern motivisch angelehnte künstlerische Arbeiten davor und danach. Passend dazu erscheint mir auch das Mahnmal von Michael Arad, das am Sonntag an der Stelle des World Trade Center eingeweiht wurde. Zwei riesig große Becken mit herabstürzendem Wasser, auf deren Mauern lediglich die Namen der fast 3000 Menschen, getöteten Menschen, stehen. Und das habe ich aus dem Fernsehen aufgenommen, deshalb ist es eine etwas wackelige Angelegenheit als Foto. Wir werden sehen, dass ganz bestimmte bislang genannte Gestaltungsprinzipien dieser Kriegsfotografie auch bei den Privataufnahmen der Wehrmachtssoldaten aus dem Zweiten Weltkrieg präsent sind. So wie es zwischen Tausenden von Privatfotos dieses, wie es inzwischen Tausende von Privatfotos dieses einen Ereignisses gibt, die sowohl im Internet als auch in Soho in einer Galerie eben ausgestellt wurden, so gibt es Millionen von Soldatenfotos aus den 6 Jahren des Zweiten Weltkriegs, aus den privaten Archivschränken von Familien in Deutschland, aber auch in Österreich, USA, England, Frankreich. Galt die Ausstellung in New York laut ihren Urhebern als Democracy of Photographs, so ist zu fragen, wie die vielen Fotos der deutschen Soldaten zusammenkamen und welches Bild sie uns heute vermitteln, welche Wirkung sie immer noch auf uns ausüben. Nun also zur privaten Kriegsfotografie im Zweiten Weltkrieg. 70 Jahre nach Kriegsbeginn werden die Nachlässe und Erinnerungen aus dem Zweiten Weltkrieg intensiver denn je verhandelt. Und ich zeige hier die Broschüre zur Ausstellung. Millionen private Fotos der Wehrmachtssoldaten tauchen erst nach dem Tod der Eltern und Großeltern auf. Die Ausstellung Fremde im Visier, Fotoalben aus dem Zweiten Weltkrieg, analysiert diese Bildarchive. Untersucht werden Motive und die Bildästhetik sowie der Einfluss der Kriegspropaganda auf die Amateurfotografie. Anordnung und Annotationen der Fotos machen deutlich, wie der Krieg gesehen wurde und eben nicht, wie er war. Rund 150 Fotoalben aus Privatbesitz sowie aus Museen und Archiven bilden die Basis der Ausstellung. Bereits 1933 hatte Goebbels bei der Eröffnung der Fotoausstellung Die Kamera in Berlin ein, Zitat, Millionenheer der Amateurfotografen für den unbegrenzten und national wichtigen Bereich der geistigen und seelischen Wiederaufbauarbeit, Zitat Ende, gefordert. Und eine große Anzahl begeisterter Amateurfotografen folgte diesem Appell. Also 10% der deutschen Bevölkerung besaßen ungefähr 1939 einen Fotoapparat. Die Einübung in das Fotografieren von Kameraden, Truppenverbänden, vom Kasernenleben und Exerzieren begann lange vor Kriegsbeginn mit den offiziellen Alben der Hitlerjugend und des Reichsarbeitsdienstes. Die Motive verwiesen vielfach auf die Einbindung des Einzelnen in die Volksgemeinschaft. Zitat. Eine Sichtweise, die sich zu Beginn jedes Kriegsalbums mit dem ersten Foto in Uniform und der Vereidigung in der Kaserne stereotyp wiederholte. Zunehmend wird das Kameraauge Teil der Truppe, beim Ausgang wie abends auf der Stube oder beim Kompaniefest mit den Arbeitsmeiden. Der Fotograf befindet sich mitten im Geschehen. Blicke durch Geschützrohre gehen zurück auf längere Bildtraditionen, wie eben das, was Sie jetzt sehen, E.J. Marais, ist ein Franzose, Fotoapparat in Form einer Flinte, also die linke Abbildung von 1880. Diese Apparatur konnte mehrere Aufnahmen in schneller Folge machen, war also ein fotografisches Schnellfeuer, das die Kontinuität der Bewegung in Einzelbilder zerlegte und als Bildtrophäe aus dem Reich der Bewegung heim in das Atelier des Fotografen holte. Ich zeige Ihnen daneben noch eine Abbildung aus Irland 1970, wo eben diese Parallelität von Schießen mit dem Gewehr und mit dem Fotoapparat so deutlich wird. Das gibt es auch immer mal wieder in den Alben, dass man beides sieht. Also Soldaten, die sich verstecken, und um zu schießen hinter Absperrungen und gleichermaßen jemand, der fotografiert. Solche Vergleiche verweisen auf die ständig präsente Überlagerung der Begriffe. In der Umgangssprache ein Foto schießen bei Walter Benjamin, der von der Kamerabeute spricht. In der Tat, und jetzt Zitat Benjamin, ist der heimkehrende Amateur mit seiner Unzahl künstlerischer Aufnahmen nicht erfreulicher als ein Jäger, der vom Anstand mit Massen von Wild zurückkommt. Benjamin 1931. Oder auch bei Ernst Jünger, der 1941 konstatiert, Zitat, dass die Fotografie eine Waffe ist, deren sich der Typus bedient. Das Sehen ist ihm ein Angriffsakt. Zitat Ende. Private Kriegsfotografien als Waffen, die auf die Wahrnehmung zielen, sollten die offizielle Propagandamaschinerie flankieren, indem einzelne Soldaten mit den Propagandakompanie-Bildberichtern an der Front immer wieder direkt zusammenarbeiteten. Es war also gezielter Auftrag. Unsere Soldaten fotografieren gern und viel, sagte 1941 ein Fotolaborbesitzer zu einer Kundin und sortierte Aufnahmen des Soldaten Georg zu einem Musterbuch der Fronterlebnisse zum Bestellen für die ganze Kompanie. Als Motive des Musterbuchs werden, Zitat, zerstörte Dörfer, Gehöfte und Untermenschen in Polen genannt. In Frankreich sind es, Zitat, Ruinen und Volkstypen, die die Kamera von Georg einfing. So sorgte nicht nur die publizistische Propaganda in den Tageszeitungen und Magazinen für die Verbreitung der Feindbilder, auch die Fotohandlungen und die Fotoindustrie bewarben ihre Produkte in großem Umfang mit Motiven von fotografierenden Soldaten. Und Sie sehen hier zwei Ausschnitte aus solchen Zeitschriften, Fotozeitschriften. Einmal diese Werbung für die Vogtländer Optik mit einem zerschossenen Fotoapparat, der den Soldaten das Leben gerettet hat. Aber Vogtländer Apparate gibt es ja immer zu neu zu kaufen. Und rechts ein Artikel über das Fotoalbum im Krieg. Also eine ganz dezidierte Werbung und den Aufruf eben, solche Alben überhaupt anzulegen. Ein Aufruf zu Kriegsbeginn in der Zeitschrift Fotofreund betonte noch einmal, für den Soldaten ist es unbedingte Pflicht, gerade jetzt die Kamera nicht ruhen zu lassen. Also Sie sehen an diesen ganzen Formulierungen, es war unglaublich massiv. Die leichten und billigen Fotoapparate von Agfa, Kodak oder Vogtländer, und Sie sehen hier unten die berühmte Agfa-Box, darüber der Robot und darüber die Leica, die hauptsächlich von der PK verwandt wurde, also den Fotografen der Propagandakompanie. Also die leichten und billigen Fotoapparate von Agfa, Kodak oder Vogtländer ermöglichten den Rekruten die Entscheidung zum Kauf und zur Benutzung. Dies führte zu einer Produktion privater Fotografie im Zweiten Weltkrieg, die quantitativ den millionenfachen Aufnahmen der Propagandakompanien entsprachen. Die Soldaten fotografierten in bisher nicht gekanntem Ausmaß die Besetzung fremder Länder und legten dafür spezielle Kriegsalben an. Diese vom NS gewollte Bildschrift des Volkes wurde durch vorgefertigte Kriegsalben, wie Sie hier zwei Beispiele sehen, mit den Insignien des Dritten Reichs, also Hakenkreuz, Eichenlaub und Reichsadler, und vorangestellten Seiten, oft mit Porträts von Hitler, Göring und weiteren Generälen, zusätzlich propagiert. Wie schon im Ersten Weltkrieg sind auch bei den Alben aus dem Zweiten Weltkrieg die Aufnahmen vom Überfall auf Frankreich und auf die Sowjetunion sowie Fotos einzelner Frontabschnitte und aus der Besatzungszeit dieser Länder am häufigsten vertreten. Und jetzt einige Bildbeispiele aus den Alben. Zunächst zur sichtbaren Gewalt. Ein als halb privat zu bezeichnendes Foto des Propagandakompaniefotografen Gerhard Kronefeld wurde zur Ikone der Ausstellung Vernichtungskrieg, Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944, die in 33 Städten in Deutschland und Österreich von 1995 bis 1999 gezeigt wurde. Die Aufnahme zeigt eine Erschießungsszene in der serbischen Stadt Pančevo im April 1941. An der Friedhofsmauer liegen erschossene Zivilisten, davor ein Offizier des Wehrmachtregiments Großdeutschland, der mit der Pistole auf ein sterbendes Opfer zielt, daneben ein Offizier der Waffen-SS-Division Das Reich, im Hintergrund gaffende Soldaten. Das Foto stammt aus einer insgesamt 50 Aufnahmen umfassenden Bildserie. Sie zeigt die Erhängung und Erschießung von serbischen Zivilisten durch die Wehrmacht in Pančevo. Der ehemalige Sonderberichterstatter der OKW-Propaganda illustrierten Signal, also Oberkommando der Wehrmacht, Gerhard Kronefeld, hatte sie im April 1941 aufgenommen, allerdings nicht an Signal weitergegeben, sondern bei sich zu Hause in Berlin aufbewahrt. Erst 1963 publizierte er einige Fotos in einem Band über den Zweiten Weltkrieg, ohne weitere Reaktionen auf diese Bilder. Erste Bildfolge in der Ausstellung Vernichtungskrieg zeigte Wirkung. Der Spiegel nahm die Aufnahme des Fangschusses als Vorlage für ein gezeichnetes Cover zu einer Titelgeschichte über die Verbrechen der Wehrmacht und nun erst meldeten sich mehrere Dabeigewesene, die da im Hintergrund stehen, als Zeitzeugen. Aus verschiedenen Quellen trafen immer mehr private Fotos der Exekutionen auf dem Friedhof ein, selbst ein Film wurde eingesandt. In dem Fotoalbum eines SS-Angehörigen, das 1999 anonym von einem Ausstellungsbesucher in Saarbrücken abgegeben wurde, finden sich unter vielen Fotos von Toten und Erschlagenen auch Aufnahmen aus Panschewo. Sie zeigen die erschossenen Zivilisten an der Mauer und die Erhängten im Friedhof. Der Fotografierende steht mitten zwischen den Gehängten und ein Kamerad winkt ihm lächelnd hinter den Stricken zu. Können Sie es erkennen? Nicht nur Gerhard Kronefeld als geübter PK-Fotograf hat dieses Verbrechen mit der Kamera festgehalten, sondern eben auch viele Soldaten, die, Zitat, schauen wollten, wie das so ist. Sie haben nicht nur fotografiert, sondern auch ihre Fotos, Zitat, auf der Schreibstube ausgehängt, wo sie von vielen Soldaten der Einheit bestellt wurden. So vervielfältigten sich die Bilder des Mordens immer weiter. Erschießungsszenen. Und Sie sehen jetzt hier diese drei, die ich gleich noch beschreibe, die sind auch hier im Original ausgestellt in dieser Vitrine. In denen die Opfer ihre Gräber selber graben mussten, sind in vielen Dokumentationen zum Holocaust und zu den Verbrechen der Wehrmacht zu finden. Auch in den Konvoluten der Projektsammlung gibt es eine solche Bildsequenz, auf der Rückseite durchnummeriert, jedoch ohne genaue Angaben von Ort und Zeit. Vermutlich aber in der Sowjetunion um 1943 entstanden. Also das kann man aus dem Kontext der anderen 70 Bilder erschließen. Der Fotografierende steht zunächst hinter dem Erschießungskommando, also oben links, und nimmt den Mann aus einigen Metern Entfernung ins Visier, zieht sich dann auf dem Bild oben rechts hinter den Rücken eines zuschauenden Soldaten zurück, um nach der Erschießung in einer Nahaufnahme unten vom Gruppenrand den Toten noch einmal mit dem Schuss aus der Kamera ins Visier zu nehmen. Die Schaulust der Soldaten änderte sich auch nicht durch das Fotografierverbot von Exekutionen, das 1941 erlassen wurde. Viele Aufnahmen beweisen dies in den Alben, so das Bild eines Massengrabes aus der Sowjetunion, auf dem gaffende Soldaten um das Grab stehen, und selbst der Schatten des Fotografierenden fällt schwarz auf die Toten. Wie eng diese alltäglichen Szenen auch in der Kriegserzählung im Album integriert sind, zeigt eine Seite aus dem Album eines Soldaten, der in Polen und in der Sowjetunion eingesetzt war und dessen Sohn das Album für den Vater zusammengestellt und beschriftet hat. Neben der Weihnachtsfeier in Kassel, oben links, mit Wein und Zigaretten sind russische Partisanen unten rechts am Galgen montiert. Im Feldpostbrief an seine Frau vom 21. September 1941 beschrieb der Soldat diese Szene und die Entstehung des Fotos. Gestern haben sie hier in Rudnia, wo wir wieder gelandet sind, 5 Russen aufgehängt. Sie haben einen Kameraden erschossen. Ich habe ihm zugesehen, auf einem großen freien Platz, damit jeder Russe es sieht. Wir haben eine Aufnahme gemacht. Hoffentlich ist sie gut ausgefallen. Was also motivierte die Soldaten, in diesem Moment auf den Auslöser zu drücken? Tote, zerfetzte Menschen ins Visier der Kamera zu nehmen, die Fotos nachträglich im Album zu montieren. Diese Bilder zu bewahren für die Zeit, Zitat, wenn alles überstanden ist, ist eine Antwort, die immer wieder von Zeitzeugen gegeben wird. Zitat, das Bedürfnis auch und gerade die Gräuel im Bild festzuhalten, entstammt der Furcht, die Kontrolle über die eigene Erinnerung zu verlieren. Was aber geschieht im Moment des Fotografierens? Die ganz gewöhnlichen Soldaten hatten keinen direkten Auftrag zu fotografieren wie die Propagandakompanie-Fotografen. Sie wählten das Motiv aus, stellten den Apparat ein auf die Lichtverhältnisse, suchten nach einem geeigneten Standort und Bildausschnitt und regelten die Bildschärfe mit dem Entfernungsmesser, also die ganze Prozedur, die wir alle kennen. In diesem Moment waren sie abgelenkt von dem Geschehen vor der Kamera, nahmen es nur mit einem Auge durch den Sucher des Apparats wahr. Dies bedeutet zum einen eine massive Distanzierung, die die anderen Sinne wie Geruch und Gehör zum Teil neutralisiert und zu einer versachlichten Wahrnehmung des Gesehenen führt. Der dazwischen geschaltete technische Apparat führt zum sogenannten kalten Auge, zur Abtrennung des Sehvorgangs als eines rein optischen Vorgangs von der übrigen Sinneswahrnehmung und vom Gefühlsleben und befähigt zu jener Härte gegen sich selbst, die das höchste Tugend- und Erziehungsideal aller Militärs war. Das war ein Zitat von Victoria Schmidt-Lenzenhoff, die auch darüber gearbeitet hat. Fotografieren bedeutet jedoch auch ein intensiviertes Sehen, das die Schaulust antreibt und zum Instrument der Luststeigerung zum sogenannten heißen Auge werden kann. Die Wahrnehmung im Moment des Blicks durch den Sucher entfernt den Fotografen von der Person vor der Kamera. Zitat: Der andere, selbst wenn er kein Feind ist, gilt uns nur als jemand, den man sehen kann. Nicht als jemand, der, wie wir, selbst sieht. Das war ein Zitat von Susan Sontag aus ihrem letzten Buch. Die direkte Gewaltanwendung und ihre Folgen sind demnach vorrangig in den privaten Fotos der Soldaten zu finden, die freiwillig ohne direkten Auftrag zur Kamera griffen. Die veröffentlichten PK-Aufnahmen sollten dagegen vor allem gewaltauslösende Maßnahmen zeigen, so vorwärts stürmende deutsche Soldaten und den zu bekämpfenden Untermenschen in den üblichen Stereotypen. Fotos von Erschießungsszenen wie die von Gerhard Kronefeld wurden von den professionellen Fotografen häufiger oder ab und zu zurückgehalten oder aber auch von der Zensur nicht freigegeben. Und nun zur unsichtbaren Gewalt. Im Kontrast zu diesen klar fokussierten Aufnahmen von Ermordeten und Gefallenen stehen andere Bilder aus den Alben, die das Geschehen vor der Kamera eher verschleiern und verrätseln. Im Album des ehemaligen Soldaten Hans-Georg Schulz, und Sie sehen jetzt ein Albumblatt von ihm, finden Sie zwei Aufnahmen, die oben rechts, auf denen kaum etwas zu erkennen ist. Während einer Kampfhandlung am Übergang des Flusses Aisne in Nordfrankreich erlebte der 20-Jährige sein erstes Gefecht. Er fotografierte den Angriff über den Fluss im künstlichen Tarnungsnebel der französischen Artillerie. Auf beiden Fotos, und ich zeige hier nur eines, sind die Soldaten kaum zu erkennen. Diese vagen Aufnahmen vermitteln das subjektive Erleben von Unsicherheit, Angst und Gefahr. Schulz, der die Fotos seines Polen- und Frankreich-Feldzugs einige Monate später bei einem Fronturlaub selbst entwickelte und vergrößerte, hob ein Motiv durch ein größeres Format besonders hervor, nämlich das zerschossene Schlauchboot am Ufer der Aisne, also oben links, das er 4 Wochen später aufnahm, als die Kompanie die Gefallenen dieses Kampfes umbettete. Auf der Albumseite sind die für die Gefechtssituation entscheidenden Momente zusammengestellt. Also die Nebelfotos während des Kampfes und das zerschossene Boot als Folge des französischen Angriffs. Die Fotos sind hier nicht nur Teil des menschlichen Handelns, nicht nur Objekte zum Betrachten, sondern sie spielen auch eine Rolle als soziales und psychisches Bewältigungsinstrument des Krieges für den Soldaten. Und ein weiteres Bildbeispiel unter dem Titel Versteckt. Still ruht der See lautet die Bildunterschrift eines Fotos im ersten von 3 Kriegsalben eines ehemaligen Wehrmachtssoldaten aus Oldenburg. Die Aufnahme ist entgegen der sonstigen Bildanordnung isoliert in der Mitte der Albumseite montiert. Das Foto zeigt ein Gewässer mit hohen Bäumen am Ufer, die sich im Wasser spiegeln. Der Lichteinfall aus dem Hintergrund verursacht unruhige Licht- und Schattenreflexe auf der sich leicht kräuselnden Seeoberfläche. Beim Blättern des Albums könnte man als heutiger Betrachter die Aufnahme als idyllische Ruhepause nach dem Krieg lesen. Wäre dann nicht die Zeitzeugenbefragung, die die Abgründe des Krieges schlagartig aufscheinen lässt. Der Soldat erhielt mit seiner Einheit den Befehl, die Häuser des Dorfes in der Nähe eines Loire-Schlosses in Frankreich zu durchsuchen. Hierbei steckte er, entgegen der Vorschrift, ein Baumwollhemd und Silberbesteck ein, die er zwischen der Wäsche in den Schränken der französischen Familie fand. Kurz nach Beendigung der Aktion musste die Truppe antreten. Ein Offizier, dem Plünderungen zu Ohren gekommen waren, forderte die Truppe dazu auf, Zitat, die Sachen auf dem Antreteplatz abzulegen und kündigte einen Spindappell an. Der Truppe konnte beim Appell nichts nachgewiesen werden, aber auf dem Grund des Sees lagen Silber, Porzellan, Champagner und viele weitere Wertgegenstände der Dorfbewohner. So verbergen die Darstellung der spiegelnden Wasseroberfläche sowie die verrätselnde Bildunterschrift Abgründe, die erst durch die Erzählung erkennbar werden, meist aber mit der Last des Verschweigens verschüttet bleiben. Die Erläuterung erweitert nicht nur dieses eine Bild um eine zusätzliche Reflexionsdimension, sondern schafft auch für die nachfolgenden Fotos weitere Interpretationsebenen. So liest sich die Bildunterschrift zum Foto auf der nächsten Seite, und das ist jetzt unten links, nach dem Krieg entrümpeln, wie ein ironischer Kommentar des Voraufgegangenen. Zudem setzt sich das Wissen über die Hintergründe eines ruhigen, zunächst harmlos scheinenden Fotos zwischen Kriegsalltag und Zerstörungen wellenartig fort. Als ein Aufruf zum Misstrauen bei der Betrachtung anderer, unscheinbarer, unauffälliger Motive. Solche Hinweise können als roter Faden zu den versteckten, sorgsam gehüteten Familiengeheimnissen in den Schränken der Wohnzimmer führen. Die Mehrdeutigkeit von Bildern ermöglicht beim Lesen eines solchen Albums die Verknüpfung der individuellen Sichtweise des Soldaten auf den Krieg mit den jeweils zeithistorisch und subjektiv bedingten Erfahrungen des heutigen Betrachters. Und zu diesen Bildern, speziell zu diesem rechts, kann ich nur sagen, dass der alte Mann, als ich ihn befragt habe, inzwischen ist er verstorben, und er mir sein Album gezeigt und erläutert hat, mir wirklich gesagt hat, ich habe nie geschossen mit mir, war nie bei irgendetwas dabei. Wir waren immer hinter der eigentlichen Truppe und nein, sowas kenne ich alles gar nicht. Und in seinem Album sind aber genau solche Fotos, und zwar die von diesem Zimmerbrand sehr direkt. Also obwohl diese Fotos da sind und man ihn dazu befragt, gibt es die ganz hermetische Mauer des Schweigens und des fast, könnte man sagen, in dem Fall Leugnens. Und nun zu einem verrätselten Bild. Eine Bildserie von 142 Fotos mit dem Titel Vom Donetz zum Don 1942 zeigt exemplarisch Motive aus einem kurzen Zeitabschnitt des Feldzugs der 97. Leichten Infanteriedivision der sogenannten Spielhammjägerdivision im Juni, Juli 1942 von der Donetz-Überquerung auf dem Weg zu den Erdölfeldern im Kaukasus. Die zweite deutsche Sommeroffensive in der Sowjetunion hatte mit der Operation Blau unter anderem die Rohstoffsicherung zur Erhaltung der eigenen Kriegsfähigkeit zum Ziel. Die nur unvollständig erhaltene, durchnummerierte Liste, die Sie jetzt sehen, enthält kurze Titelangaben zu den Fotos, die sich in bislang 5 voneinander völlig unabhängigen Konvoluten fanden. Und das war mit eines der größten Rechercheereignisse bei dem ganzen Forschungsprojekt. Unter den typischen Motiven des Vormarschs, der Kämpfe und Zerstörungen gibt es eine Aufnahme, die zunächst nicht in diesen Kontext der Kriegsbilder passt. Die Fotografie zeigt eine Frau, aufgenommen von schräg oben, wie sie einen Fluss überquert. Das gekräuselte Wasser hinter ihr spiegelt das Sonnenlicht, der lange Schatten der Frau wird auf die glatte Wasseroberfläche geworfen. Licht und Schatten fixieren sie wie in einem Fadenkreuz der Bilddiagonalen. Diese Zentrierung, eingespannt in den glattgeschnittenen weißen Bildrand, hinterlässt beim Betrachter trotz der ausgewogenen Komposition und des ruhigen, fast idyllischen Motivs ohne jede sichtbare Kriegshandlung eine schwer fassbare Irritation. Rückseitig ist die Zahl 74 notiert. Jedoch fehlt diese Nummer innerhalb der Bilderliste durch den Abriss. Erst der Fund der identischen Fotografie in einem Album, das eine Bildbezeichnung auf der Rückseite trägt, erschließt den Kontext. Sie lautet Die Minenprobe, und das ist jetzt der Titel, Vom Donetz zum Don 1942. Die Aufnahme zeigt die tödliche Praxis des Befehls zum sogenannten Minensuchgerät 42, und ich zitiere diesen Befehl, damit Verminung zu rechnen ist, ist für Bereitstellung von Minensuchgerät 42 in Klammern Juden oder gefangene Bandenangehörige mit Ecken und Walzen in ausreichender Zahl zu sorgen. Zitat Ende. Die Anordnung im Album zeigt 3 weitere Fotos. Also oben die Minenprobe und unten durch die Furt, 2-mal der gleiche Titel. Und ein, wenn man die Seite umschlägt, das vierte Bild in der Serie Trümmer. Nachdem die Frau sicher am Ufer anzukommen schien, konnten die Wehrmachtssoldaten mit ihren Fahrzeugen durch die Furt ans andere Ufer übersetzen. Aber das nachfolgende Fahrzeug ist offensichtlich auf eine Mine bei der Brücke gefahren. Und jetzt weiß man auch, von welchem Standort der Soldat diese Minenprobe, die Frau im Wasser, fotografiert hat, nämlich von diesem dritten Abschnitt. Ich habe mich lange gefragt, als ich das alles noch nicht wusste, wo stand hier überhaupt der Fotograf? Und jetzt weiß man es wo. Auch die folgenden 10 Fotos in der Serie zeigen Tod und Zerstörung. Die Einzelbilder, die durch die Nummerierung in eine Abfolge gebracht wurden, ergeben auf diese Weise nicht nur ein chronologisches und raumeroberndes Kontinuum, sondern lassen in der seriellen Folge auch inhaltliche Interpretationen zu. So zum Beispiel bei diesen beiden. Ein zunächst rätselhaftes Foto eines Grasstücks rechts mit 3 umgestürzten Fahrrädern lässt auf einen Überfall auf die Fahrertruppe des vorhergehenden Fotos schließen. Also Sie sehen den Vormarsch der Fahrertruppe links. Die nachfolgenden 2 Aufnahmen stellen die russischen Soldaten mit erhobenen Händen aus dem hohen Gras auftauchend dar, wie sie von Scharfschützen im nächsten Bild ins Visier genommen und zur Aufgabe gezwungen werden. Also die Bilder sind direkt durch die Nummerierung hintereinander. Und in der Ausstellung zeige ich alle 142 Fotos, sodass man wirklich diese ganze serielle Anordnung hintereinander sehen kann. Die Abfolge dieser ungefähr 20 Fotos, also dieses eine jetzt, kann als Nukleus der gesamten Bildserie angesehen werden, da sie Gefahr, Zerstörung, Tod und Gewalt auf beiden Seiten der Kämpfenden zeigt. Sie verweist darauf, wie es gewesen sein könnte, wie der Krieg gesehen wurde und eben nicht wie er war. Das heißt, es ist kein Originalbefund dieser Situation, aber trotzdem, wie in jedem Foto, gibt es die Spur dieses Gewesenen. Alle 3 gezeigten, verrätselten Fotografien erschließen sich nur durch die Erzählung der Soldaten oder eben durch die Bildrückseiten. Die Aufnahmen zeigen auf der phänomenologischen Ebene keinerlei Gewaltausübung. Sie lassen alle Interpretationen offen. Im privaten Album sind es zum einen Szenen vom Kampfeinsatz, der bewusst fotografiert wurde und doch nicht eindeutig zu lesen ist. Im anderen Foto wird eine Gewaltanwendung, das Plündern, im Bildmotiv gezielt verschleiert und kann nur vom Zeugen des Geschehens aufgedeckt werden. Die Bilderliste, die vermutlich eine Zusammenstellung von Aufnahmen des Propagandakompanie-Fotografen der Division und Amateurfotografen der Truppe ist, trennt das Einzelfoto von der inhaltlichen Erläuterung und Abfolge der gezielt zusammengestellten Serie. So geraten die Fotos in unterschiedliche Kontexte und sind eigentlich nur durch Finderglück bei der Recherche in ihrem Gewaltpotenzial erfahrbar. Ein weiteres Kapitel, gewaltsame Unsichtbarkeit. Wie die Erinnerungsprozesse selbst, so verändern sich auch die Bildspeicher mit ihrer Benutzung. Ach, ich wollte noch das zeigen, Entschuldigung, weil das gut zu diesen vorherigen, also von heute gezeigten Fotos passt. Innerhalb dieser Serie vom Donetsk zum Don gibt es auch solche Fotos, also ganz vage, rauchende Landschaften oder eben durch einen Flak, eine russische Flak verursachten, was auch immer dieser Gegenstand, der da rechts oben in der Luft flirrt. Ich wollte Ihnen das in jedem Fall zeigen, weil es sich abhebt von diesen Kampfsituationen als Beispiel. Nun aber zu was anderem, zu der Unsichtbarkeit. Wie der Erinnerungsprozesse selbst, so verändern sich auch die Bildspeicher mit ihrer Benutzung. Sie unterliegen einem ständigen Wechsel mit dem Blick und Eingriff des Betrachters. Ein Sohn übernimmt die Erzählungen seines Vaters zu den Kriegsfotos und klebt die handgeschriebenen Kommentare unter die Bilder. Also was wir vorhin gesehen haben mit dem Weihnachten in Kassel und dem hängenden Partisanen. Enkel sortieren das Vermächtnis der Großväter und stellen die schriftlichen Dokumente und visuellen Relikte chronologisch mit wissenschaftlichem Anspruch im historischen Kontext zusammen. Auch dies ist eine Art des Begreifens und Tradierens der individuell geprägten Familien- und Zeitgeschichte. Eine besondere Form der Differenz zwischen dem Augenblick der Aufnahme und der Dauer des Bildes im Album ergibt sich, wenn man dann beim Durchblättern der Alben plötzlich auf Leerstellen stößt, auf offensichtlich herausgerissene Fotos, Sie sehen die Klebespuren noch, wo die Bildunterschriften und Klebespuren eben noch vorhanden sind, deren Lücken in der Narration des Albums sich zunächst nicht erklären lassen. Auffällig häufig geschieht dies bei Bildern, deren Motive Gewaltanwendungen zeigen. Ich weiß nicht, können Sie es erkennen, was da drunter steht? Unter den Klebespuren? Erschossene Partisanen in Pleskau. Also ganz klein und fein geschrieben. Es ist ein Album eines Vermessungsingenieurs, also eines Offiziers, der fein säuberlichst sein Album angelegt hatte, immer genau beschriftet mit dieser feinen Handschrift und auch ganz regelmäßig die Fotos eingeklebt hat. Also, das herausgenommene Foto der erschossenen Partisanen in Pleskau war eingebunden in den Kontext der Abbildungen des Vormarschs einer Aufklärungsabteilung durch Litauen und Lettland bis Pleskau. Die Albumseite vor dem Foto zeigt Gruppenfotos von Offizieren und Ansichten von Pleskau. Die Aufnahmen auf dem Blatt danach lassen die Folge der Kämpfe der Wehrmacht in dem bewaldeten Gelände zwischen Pleskau, Dorf und Narva erkennen. Lastwagen im Schlamm kehren von einem zerstörten Dorf zurück. Die lakonische Bildunterschrift, hier stand das Dorf Ljubaci bei Solci, sowie die Bildlegende erschossene Partisanen, können also Hinweise auf eine sogenannte kollektive Gewaltmaßnahme, zum Beispiel gegen die Ortschaften, aus denen geschossen wird, und das ist aus einem Wehrmachtsdokument, sein. Nach dem Herausreißen des Bildes der erschossenen Partisanen, das den Tod, eben das Verbrechen zeigte, steht nach dieser erneuten Gewaltanwendung, ja, man kann schon sagen Säuberung, nur noch der verkohlte Baumstumpf des abgebrannten Dorfes als Symbol für die Vernichtung. Die Tochter des Albumbesitzers erläuterte das Fehlen des Bildes. Nach dem Tod ihres Vaters hat die Mutter das Bild entfernt. Sie hat es einfach nicht ausgehalten. In einem weiteren Album, das auf einer Seite einen Gehängten am Galgen zeigt, links unten, fehlte plötzlich das Bild des Gehängten. Das ist jetzt die gleiche Albumseite rechts in einem Ausschnitt. Nämlich, dass vor 5 Jahren bei der Übergabe des Albums vom ehemaligen Soldaten selbst noch im Album war. Also, als ich mit dem Soldaten selbst, der inzwischen auch verstorben ist, das Album bekommen habe, sah das so aus wie links. Und da wir Gott sei Dank die ganzen Alben durchgescannt haben, hatte ich noch das Beweisfoto. Also, was war geschehen? Die Ehefrau riss es wütend heraus, bevor sie das Album mir für die Ausstellung freigab. Also dazwischen lagen 5 Jahre. Jedoch blieb beim Herausreißen ein Teil des Fotos mit dem Kopf des Erhängten in der Schlinge auf dem Karton noch sichtbar. Oh Gott. Der Autor dieses Albums hatte das Bild bewusst neben einer Aufnahme von Gräbern im Schnee montiert. Sie sehen das unten rechts. Vor den Kreuzen verweist ein Schild mit der Aufschrift 6 Kameraden gefallen durch ruchlose Partisanenhand auf den Kontext des Partisanenkriegs, der mit Beginn des Überfalls auf die Sowjetunion von der Wehrmacht geführt wurde. Mit der Definition des Partisanen, die, Zitat, auf alle Soldaten, Gruppeneinheiten und Gruppen in Zivil angewandt wurde, die volkskriegsähnliche Aufgaben im rückwärtigen Gelände durchführen, war den militärischen Befehlshabern freie Hand gegeben, die, Zitat, Einsätze als Terrorinstrument gegenüber der Zivilbevölkerung und zum Mord an den sowjetischen Juden zu nutzen. Zitat Ende. Da die Gefahr von Partisanen übergriffen und ihre Vergeltung ständig präsent waren, gehörten diese Bilder für den ehemaligen Soldaten zu seiner Kriegserinnerung. Für seine Ehefrau waren solche Motive menschenverachtend, sodass sie das Bild entfernte. Tote Menschen, erschossen, erhängt, in Häusern, am Galgen, provozieren. Mit dem Entfernen dieser Bilder erfolgt ein Eingriff in die Kriegserzählung. Es sollte weiter gehen und verschwiegen werden. Mit dem Bildtitel Alleingelassen beginnen die Vorstellungen von neuen Bildern. Und ich zitiere Peter Geimer. Die Beschreibung eines Fotos, das man nicht sieht, löscht dieses Bild nicht mehr aus, sondern bringt sofort andere hervor. Wer Bilder verbergen will, traut ihnen etwas zu. Auch ein Bilderverbot beruht auf Einsichten in die Eigenart des Bildes. Zuvorderst wird ihm eine gewaltige Macht zuerkannt. Nur deshalb ist es erforderlich, ihm mit Verboten zu begegnen. Zitat Ende. Es ist dieses Wissen von der affektiven Unkontrollierbarkeit der Bilder, das immer wieder ihre Zerstörung hervorruft. Das Narrativ des Krieges, das sich beim Betrachten des Albums einstellt, wird durch die Leerstelle unterbrochen. Der blinde Fleck legt Zeugnis ab für etwas, das nicht mehr bezeugt werden sollte, das Erschießen und Erhängen von Menschen außerhalb von Kampfhandlungen. So erscheinen die Alben sauber. Sie verharren mit wenigen Abbildungen von Gräbern und zerstörten militärischen Geräten bei den üblichen Szenen des Soldatenalltags. Das Grauen des Krieges, die Gewalt, bleibt als Bild ausgespart, geht durch die verweigerte Kommunikation auf den Betrachter über und fordert gerade dadurch umso entschiedener zu weiteren Projektionen heraus. So werden aus der gewollten Leerstelle Quälgeister mit einer umso größeren Intensität. Und das ist ein Zitat von Thomas Bernhard aus seinem Buch Auslöschung. Das ist ein unglaublich gutes Traktat über die Fotografie. Denn im Augenblick der Aufnahme wurde Menschen etwas angetan. Ohne die Tat gäbe es das Foto nicht. Und das macht eben seine besondere Präsenz aus. Und zum Schluss und am Ende möchte ich Ihnen noch einen kurzen Nachsatz zum heutigen Kriegsgeschehen anfügen. Im April 2010 brachte der Spiegel mit dem Titel Im Krieg Auszüge aus Interviews mit deutschen Soldaten im Einsatz in Afghanistan. Zwei Stellungnahmen von Unteroffizieren im Feldlager Kunduz scheinen mir bemerkenswert im Kontext der Fragestellung heute zur privaten Fotografie des Zweiten Weltkriegs. Und ich zitiere den ersten. Wir dürfen hier auch nicht fotografieren, weder im Feldlager noch draußen. Dabei würde ich meiner Frau und den Kindern gern mal ein paar Bilder schicken. In jeder Einheit gibt es einen Fotobeauftragten. Nur der darf fotografieren und nur mit einer ganz bestimmten Kamera. Wenn der die mal bei einer Patrouille vergisst, haben wir halt Pech gehabt. 2010. Zitat Ende. Bei den heutigen offiziellen Embedded Journalists und der massenweise ins Internet gestellten privaten digitalen Fotos der amerikanischen Soldaten aus dem Irak und aus Afghanistan erscheint die Regelung der Bundeswehr zur privaten Fotografie der Soldaten etwas seltsam. Zumindest möchte ich das noch gerne recherchieren. Die zweite Notiz erscheint mir interessant angesichts der Fragestellung, was die Fremde sei, der die heutigen Soldaten in Asien begegnen. Es geht auch hier um die Bilder im Kopf, beziehungsweise das Nichtwissen, das der Unteroffizier feststellt. Zitat. Außerdem verfolgen wir in den Medien, was in Afghanistan abgeht. Dann kommen wir hierher und stellen fest, es ist alles ganz anders, als wir es uns vorgestellt haben. Wir wissen eigentlich sehr wenig über den Gegner. Und wir kennen trotz des Unterrichts die Kultur kaum. Ich wusste bis vor ein paar Tagen nicht einmal, wieso die Bauern hier auf den Feldern immer in Richtung Westen beten, wie die Muslime es bei uns in Deutschland immer gen Osten tun. Bis mir jemand erklärte, dass immer Richtung Mekka gebetet wird. Wäre ja gut gewesen, so etwas schon vorher zu wissen. Aber ich hatte auch keine Zeit, mich privat damit zu beschäftigen oder irgendwelche Bücher über Afghanistan und den Islam zu lesen. Zitat Ende. Die aktuelle Wanderausstellung Kunduz, 4. September 2009, geht einen ganz anderen Weg. Die Sternjournalisten Christoph Reuter und Marcel Mettersiefen haben den Luftschlag gegen eine Menschenmenge in Kunduz im September 2009 recherchiert. Zitat von Reuter. Es ist wichtig, wie es dazu kam, aber es ist auch wichtig, wen es getroffen hat. Es ist das erste Mal seit dem Zweiten Weltkrieg, dass ein deutscher Offizier sagt, ich will, dass diese Menschenmenge vernichtet wird, sagt Reuter. Vernichtet war die Wortwahl des Oberst Klein. Der Fotograf Mattis Heaven hat die Angehörigen, und Sie sehen jetzt vier Aufnahmen aus der Ausstellung, hat die Angehörigen der Opfer vor grauem Hintergrund würdevoll porträtiert, aber auch den Moment der Trauer in Nuancen um Augen und Mund eingefangen. Zunächst entstanden die Porträts nebenbei, während der Recherche als Dokumentation. Nun ist daraus eine Ausstellung entstanden, die einen ganz anderen Weg geht als die fotojournalistische Kriegsberichterstattung eines früher Robert Capa oder heute James Nachtwein. Wäre dies eine Chance, die hermetische Struktur des Freund-Feind-Bildes zu durchbrechen, um die Bilder in einen Bezug zum eigenen zu stellen? Es wäre zumindest, finde ich, eine Möglichkeit, ein Reservoir für Fragen zu bilden, die für weitere produktive Auseinandersetzungen genutzt werden könnten. Ich danke Ihnen. Ja, vielen Dank, Frau Bock. Es sollen Sie noch Fragen gestellt werden. Also ich habe noch zwei Zitate, von wo es darum geht, zeige ich Bilder, mache ich Bilder vom Krieg oder mache ich sie nicht und zeige ich sie nicht. Soll ich die noch als... Ja, bitte. Das eine ist Kurt Tucholsky, 1931. Man hat ja noch niemals versucht, den Krieg ernsthaft zu bekämpfen. Man hat ja noch niemals alle Schulen und alle Kirchen, alle Kinos und alle Zeitungen für die Propaganda des Krieges gesperrt. Man weiß also gar nicht, wie eine Generation aussähe, die in der Luft eines gesunden und kampfesfreudigen, aber kriegsablehnenden Pazifismus aufgewachsen ist. Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg, Georges Didier Übermann, 2003. Um zu wissen, muss man sich ein Bild machen. Wenn die Bilder verschwinden, verschwinden auch die Worte und die Empfindungen und mit ihnen jede Möglichkeit der Mitteilung. Wir dürfen die Bilder weder zurückweisen, noch uns im Glauben an sie verlieren. Annäherung bedeutet nicht Aneignung. Die Bilder werden niemals beruhigende Bilder für sich sein, sondern werden immer Bilder des anderen bleiben. Ihre Fremdheit selbst aber hat verlangt, dass wir uns ihnen annähern. So viel als Vorgabe. Wir wollten ja diskutieren. Oder fragen Sie einfach erstmal, was Sie wissen wollen, was unklar wurde oder war. Also ich fand ja frappierend, was auch im Katalog kommt, dass es ja wirklich so eine Art, dass man fast von Gleichschaltung sprechen kann, was so die privaten Fotografen angeht. Also dass es da wirklich so Schulungen gab, wo also wirklich das deutsche Volk also lernen sollte, auf eine bestimmte Weise zu fotografieren, mit der Annahme, dass es also eine rassische Fotosprache gibt sozusagen. Also dass jede Rasse war, glaube ich, die wirklich. War jetzt keine Frage, ne? Achso. Ja, das Spannende war für mich schon bei dem ganzen, oder ist es immer noch bei dem ganzen Projekt, inwieweit sind Sie gefolgt, das Fotografieren den Soldaten, inwieweit spiegelt sich das alles, ergänzt sich, oder inwieweit gibt es auch ganz andere Darstellungen? Was meinen Sie? Wie haben Sie das? Ja, man kann halt schlecht was sagen. Also ich duze jetzt mal, oder wir duzen uns ja. Ja. Wir kennen ja diese Mengen von Bildern nicht. Wir haben ja jetzt im Vortrag einen kleinen Ausschnitt präsentiert bekommen und verschiedene also Interpretationsansätze. Also ja, einerseits dieses, was Stefan sagt, diese Art Vereinheitlichung, diese Automatisierung, die also dem Ganzen als politisches Motiv zugrunde lag, wobei ich denken würde, das kann man ja durchaus auf die Gegenwart übertragen. Also dieses massenhafte Fotografieren, was man heute hat, wo es also zu dem, wo man zu dem Gegenstand, also ich denke jetzt zum Beispiel an Urlaubsfotografien, den eigentlichen Ort gar nicht mehr betrachtet und überall sind die Kameras an und werden die Filmchen gedreht und so weiter, dass also auch eine Annäherung an etwas anderes gar nicht stattfindet, weil sich die Kamera und die Bilder permanent dazu verschieben. Also es ist ja eine Potenzensteigerung von dem, was da vielleicht noch in den Kinderschuhen war und propagandistisch benutzt wurde. Inwieweit jetzt sozusagen diese Leute, die damals, also die Soldaten, die Alben, mit denen du dich beschäftigst, auch Ansätze jetzt bieten, dass jemand das durchbrochen hat oder so, das kann man ja nicht wissen. Also da bist du ja die Expertin, ne? wo da die Brüche sind. Also ich fand sehr interessant, dieses, was jetzt zum Schluss kam, noch mit dem Geigenbild. Also das fand ich erschütternd. Also zumal, also diese Funktion der Lücke, welche Aufgabe die Lücke plötzlich in einer Sammlung übernimmt und wie berät die Lücke wird im Vergleich zu dem eigentlichen Bild, das finde ich absolut irre. Eine Geschichte, die diese ganze Tragik, sage ich mal, dieses Phänomens noch betont, dass da noch dieser Rest hängen geblieben ist an diesem Klebestreifen. Ja, also das ist, und dass sie das dann wohl auch nicht bemerkt hat, Frau, die das nicht ertragen konnte. Ne? Und das erscheint mir eine also ganz wichtige Situation jetzt. Also wie kann man damit umgehen? Wenn man sieht, wie die Motivation der Fotografen im Zusammenhang also ihres soldatischen Berufs oder ihrer Tätigkeit eigentlich gewertet werden muss und die Bilder in dem Rahmen auch gewertet werden müssen, die Betrachtung dann aber eine ganz andere Rolle spielt für Dritte. Ja. Ne? Weil die sich nur lösen von diesem Kontext der Aufgabe des Marschierens, also des fotografischen Marschierens gewissermaßen. Ja. Und das finde ich eine interessante Beobachtung, also immer noch eine Aufgabe vielleicht, also mit historischen Bildern, die man findet, sich dem ruhig nochmal zu nähern. Also. Ja, diese Alben sind ja wirklich interaktive Medien. Also sie sind ja nun mal, ich habe das eine mitgebracht, wo diese Minenprobe drin ist. Also, ja. So. Also so sehen die normalerweise aus, Format und auch so. Also manchmal haben sie eben auch noch Hakenkreuz und so Atem drauf. Aber sie haben ja, sie sind ja alle auseinander zu knödeln. Also ganz oft so Bänder, sie kennen das alle. Und das ist eben schon eine Sache, die auch laufend passiert. Also was ich eben auch durch die Projektsammlung gemerkt habe, was sich da mit diesen, was mit den Alben wirklich permanent wieder gearbeitet wird. Also die ganze Generation, Folge arbeitet mit diesen Dingen. Da wird was reingeklebt und das Verblüffendste ist auch, dass die ehemaligen Soldaten selbst mit diesen Alben weiterarbeiten. Es gibt einen Namen, das habe ich jetzt nicht bereit, der hoch in seinen 80ern dement wurde und dann nur noch Tage und Wochen und Monate seines Lebens mit seinen fünf Kriegsalben zugebracht hat und sich von seinen Söhnen, also von denen weiß ich das, Reiseprospekte hat übrigen lassen, die farbigsten TUI-Prospekte, von all den Gegenden, wo er war. Und dann hat er das ausgeschnitten auf der Krim von so einer Burg oder Place de Théâtre in Paris oder also aus jedem, aus Tunesien, ganz, ganz, ganz viel aus Tunesien, ja, zum Schluss noch in Nordafrika. Und diese Alben hat er dann, seine eigenen Alben, er hatte sehr gute Schwarz-Weiß-Fotos gemacht, hat er dann mit diesen farbigen Reiseprospektbildern durchschossen. Und das ist ganz unglaublich in der Wirkung. Also wenn ein Mann dann so mit seinen eigenen Kriegserlebnissen umgeht. Farbigen Prospekte nochmal fotografiert. Bitte? Habe ich das richtig verstanden? Er hat die farbigen Prospekte fotografiert? Nein, er hat die direkt ausgeschnitten und reingeklebt. Also so etwas zum Beispiel. Jetzt nochmal zu der anderen Frage mit dem, es ist natürlich schwierig rauszufisseln. Sind die gefolgt oder sind sie nicht gefolgt, der Propaganda? Da müsste man jetzt natürlich die ganze Folie der PK-Fotografie dazu haben und dann abgleichen. Und also nach meiner Erfahrung, Ansatz sagen, ich kenne auch also noch viel zu wenig von der gesamten 1,5 Millionen PK umfassenden Sammlung der Fotografien, dass eben die PK eine ganz andere Aufgabe hatte und die Soldaten eben sehr viel direkter fotografiert haben. Und das ist natürlich dekouvrierend auch. Sie sollten nicht Erschießungen fotografieren, sie haben es aber bis zum Schluss. Sie ließen sich nicht von dem Verbot abschrecken und haben einfach draufgehalten. Und das ist etwas, was kontra geht. Ne? Wie siehst du denn die Verbindung zu diesen, na, ich denke jetzt an die bösen Ami-Bilder, Abu Ghraib. Also ist ja dieses Motiv, was da ja so eklatant war, also bis an die Schmerzgrenze, dieses Jäger-Trophäe. Also das geschieht auch. Zum Beispiel gibt es ein Foto von einem Erhängten in Serbien, der an einen Baum aufgeknüpft wurde. Das, also April 1941, ein Überfall auf Serbien. Und da steht als Bildunterschrift drunter Baumblüte in Serbien. Also man muss auch immer die Bildunterschriften dazu nehmen. Das ist oft noch die, also oft geht die ganze propagandistische Wirkung von der Bildunterschrift aus. Und das, da merkt man die Propagandawirkung direkt. Also von der ganzen Formulierung, von der Sprache, von den Begrifflichkeiten. Aber ich kann auch für die Ausstellung jetzt dazu sagen, dass wir auch genau mit dieser Frage auf die Spur von Petra Bock kamen, weil wir eben diese Abu-Ghraib-Bilder hatten oder auch Bilder von diesem Kill-Team, der liegt hier so raus, das kann man gerne mal rumgeben, also wo eben in Afghanistan so Teams von Soldaten sich selbstständig gemacht haben und dann Leute umgebracht haben. Die sind hier also drin. Und die Frage war, ist das neu oder nicht? Also sind die Taten neu, beziehungsweise sind die Bilder neu oder wie auch immer. Und als wir dann auf die stießen, kamen wir also schnell drauf, nee, die Taten sind nicht neu und die Bilder eigentlich auch nicht. Was neu ist, ist eben, dass es sich verbreitet, dass es eben mit Handys aufgenommen wird und mit digitalen Mitteln und dadurch rasend schnell in aller Welt ist. Also sowas wie die Apokalypse habe ich in den Fotosammlungen jetzt aus dem Zweiten Weltkrieg nicht gefunden, also in dieser Folterform. Jede Menge schon Erschießungsszenen, glaube ich, wie hier, oder auch Leichenteile. Fotos, klar, auch Nahaufnahmen. Das gibt es schon, aber diese Art dieser sexuellen Folterungen und so etwas, das haben sie unendlich gemacht, aber nicht fotografiert. Also nicht, das ist es. Ja, also ich habe eine Frage und eine kleine Beobachtung. Ich habe mich mal mit dem Gemälde in der nationalen Sozialismus beschäftigt und finde eigentlich den Vergleich zur Bildsprache da sehr interessant. Also einmal diesen Medienwechsel, dass sich da eigentlich vor allem heroische Darstellungen von den siegenden Soldaten gesehen habe und das Ziel jetzt eigentlich weniger vorkam. Ich weiß nicht, ob Sie da auch mal geschaut haben, also sozusagen diesen Medien. Ob es da sowas gibt in der Bildsprache? Ja, mit Sicherheit. Ja. Also, es waren ja auch Maler an der Front oder Zeichner, ganz viele. Ich kenne mich nicht ganz so gut aus, aber ein bisschen. Ein Gemälde, das war dann also was so offiziell beauftragt wurde, ist wirklich eine ganz eigene Sache. Hat eben eher Propaganda-Format. Bei den Zeichnungen, da nähert es sich schon eher den Fotos. Und ich habe einen Bestand, das war wunderbar zum Vergleichen, da hat ein Soldat sowohl gezeichnet als auch fotografiert und er hat Tagebuch geschrieben und er hat Briefe geschrieben. Ja. Diese vier zu vergleichen, das war unglaublich erhellend. Er hat die ganzen Tötungsszenen, Erschießungsszenen, Verfolgungen und sowas, was er erlebt hat, was er auch wo er mit dabei war, die hat er gezeichnet. Fotografiert hat er das Theater in, was weiß ich, Kiew oder so, außen, im Mittelgrund, ganz weit weg. Gefangenenlager, russische Gefangene, ganz weit weg. Also überhaupt nicht irgendwie rankommen lassen. Aber sie sind alle in den Zeichnungen, in den ganz schnell hingeworfenen Skizzen. Und er hat seinen Skizzblock überall dabei gehabt, ob er in den Graben gesprungen ist oder sonst was. In den Briefen ist es ganz genauso. Die Briefe an seine Frau sind wie die Fotos auf Abstand und die Tagebucheintragungen sind absolut direkt. Ja, das finde ich spannend. Und das andere ist halt die Beobachtung, einfach die, als Sie uns zu Beginn Ihres Vortrags eine Aufnahme gezeigt haben, die wieder unter einem Spiegel als dem Cover, als Cover gedient hat. Ja. Das fand ich spannend, diese Kolorierung. Genau. Ja, also dass dieser Wechsel von der Spiegel Schwarz macht es besser eigentlich. Für die Cover ganz oft, dass sie Bild, also Fotovorlagen haben, es dann aber umsetzen, weil das aus irgendwelchen Gründen der Wahrnehmung oder der Grafik besser kommt als das direkte Foto. Ja, das hat mir mal einer. Das hat doch das vielleicht auch juristische Gründe, das ist dann im Moment, weil da haben sich doch auch welche beschwert, die da drauf waren. Ja, also, das vielleicht irgendwie. Dass man es nicht direkt verliert. Naja, Gott, also das Foto liegt im Deutschen Historischen Museum. Kronefeld hat da noch gelebt, er hat es freigegeben. Mhm. Also, das wäre, glaube ich, nicht der Punkt gewesen. Mhm. Also ich meine, dass es was mit der Wirkung eben für ein Cover zu tun hat. Dass es dann manchmal übersetzt wird in die Grafik. Stichwort Cover, ich erinnere mich, glaube zum ersten Mal, das war vor 20 Jahren, wie mir auf das bei der Zeit Farbaufnahmen auf Seite 1 waren vom Krieg. Ich glaube, das war der Erste Weltkrieg. Das waren sehr extreme Breitbandformate, fast kinoartig. Und das waren Inszenierungen, die, also man sah richtig gehen, dass das eine Übel sein muss. Es kam also aus der Reuters-Agentur, wer das aufgenommen hat, steht da dann nicht dabei. Und da habe ich mich sehr gewundert, ich erwähne das jetzt hier nochmal, denn da sind ja Entscheidungen getroffen worden, nicht nur das zu machen, sondern das eben halt auch in Serie auf Seite 1 zu tun. Von der Zeit jetzt. Von der Zeit, ja. Das hat mich sehr überrascht, vielleicht hat von euch jemand das auch noch in Erinnerung oder weiß auch Hintergrund sein. Also mich würde noch mal interessieren, wie das jetzt eigentlich grundsätzlich unterschiedlich ist zu den Fotos, die mich ins Album gefunden haben. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, bei diesen Einzelsachen, waren die denn eigentlich mal in einem Album gewesen? Die da? Ja, denn es gab doch auch dieses Motiv, von dem du mal berichtest in dieser Dokumentation, dass Bilder mitgenommen wurden, also dass Soldaten Fotos von Gräueltaten mit sich geführt haben, wie so eine Art. Ach so, dieser Fetisch. Ja. Ich habe es überlegt. Ja, also das sowieso, wie die Alben entstanden sind, das ist schon etwas, natürlich, also der ganze Prozess des Fotografierens war so, dass die Filme von den Eltern oder den Frauen an die Front geschickt wurden, dann wurden die belichtet, also die Soldaten fotografiert, dann gingen die Filme wieder zurück, wurden zu Hause entwickelt, abgezogen, dann gingen die ganzen Päckchen wieder an die Front, dann haben ganz oft die Soldaten wegen ihrer Kameraden und Motive eben die Bilder ausgehängt auf der Schreibstube und verteilt. Dann haben sie die durchnummeriert und also die mit ganz vielen Fotos, wo hinten Namen draufstehen, also 10, 12 Namen oder so, von Soldaten, die dieses Foto dann bestellt haben. Dann gehen diese ganzen Bestellungen wieder zurück in die Heimat, dann wurde das dort abgezogen und diese ganzen Häufchen wieder an die Front geschickt und dann wurden sie verteilt. Und so kommt es, dass halt ganz viele Soldaten diese Einzelfotos mit sich rumgetragen haben, die sie eben bestellt haben. Das heißt, diese Album wurde eigentlich nach dem Krieg. Also ganz oft wurden dann im sogenannten Heimaturlaub speziell die, also nach Polen, Frankreich in diesem Jahr zwischen dem Überfall auf Frankreich und dem Überfall auf die Sowjetunion, sind ja viele wieder nach oder fast alle nach Deutschland zurückgekommen, außer den Besatzungssoldaten. Und waren da in der Kaserne für Übungen und so weiter. Und da sind die meisten Alben von Polen, Frankreich entstanden in der Zeit. Und dann Sowjetunion, das war dann meistens nur noch nach Verwundungen oder im Lazarett oder bei Heimaturlauben oder so. Oder eben wirklich nach dem Krieg, also Ende der 40er so. Also so, das ist die, sind die Hauptentstehungszeiten der Alben. Sodass schon die Fotos erstmal, die hat man mit sich getragen, also diese berühmte Brieftasche, die dann steckt. Und das war eben oft auch eine Mischung zwischen Familienfotos, Mutter, Kind, sonst was, und dann eben auch diesen Frontfotos, diese krude Mischung von Familie und dem eigenen Erleben von Tod und Vernichtung. Wie sind Sie eigentlich unter welcher Anlass wurde eigentlich diese Alben so besichtigt und gezeigt in der Familie, wenn Freunde zu Hause kamen? Also viele, glaube ich, was ich so erfragen konnte, haben die Alben im Wesentlichen erstmal für sich gemacht. Es ist auch eine Art von, ich sage mal, so eine Art von Kriegsverarbeitung auch. Und indem sie diese Fotos einfach mal in eine Abfolge gebracht haben. Und das ist ja auch das Spannende, das ist ja wie ein Buch eigentlich. Und daraus entsteht eine Narration, eine Geschichte. Wie gehen die hintereinander weg? Und was auch noch dazu kommt, ist eben wegen dieses Sammelns, dass diese Fotos ja nicht aus einer Hand stammen, ganz selten nur. Also der Schulz, den ich erwähnt habe mit diesem Frankreich, mit dem Endübergang, der hat ausschließlich selbst fotografiert und ausschließlich seine zwei Alben aus seinen Fotos gestaltet. Da ist nichts anderes drin. Aber das ist eigentlich eher eine Ausnahme. Die anderen haben gesammelt und entweder also und eigene und aber auch getauschte, gesammelte und so weiter da reingelegt. Und das ist so ein Sammelsurium. Und gleich. Und sie haben sie also, denke ich, wenn sie es auch vielleicht nicht ganz so äußern, aber es ist eine psychische Art der Verarbeitung dieser. Erlebnisse und, aber um es auch zu zeigen zu Hause, was haben wir durchgemacht oder erlebt. Also es gibt beides. So dieses Stolze, ich war in Frankreich, ich war in Paris, ich war auf dem Eiffelturm und ich war auch am Don und habe die großen und habe die russischen Kirchen gesehen und so weiter. Also fast touristische Motive des Reisens. Es gibt auch welche, die unvergnügt sagen, naja, ich wäre sonst nie aus Deutschland rausgekommen. Leider war ich nur in Russland und nicht in Frankreich. Das kann man auch hören als Antwort. Also egal. Und das andere eben auch, um zu zeigen, wie, ja, was sie Schlimmes erlebt haben. Das ist auch nicht vergessen. Und auch der Familie zeigen. Also zunächst war es schon im Familienkreis, also eben in den Wohnzimmerschränken befanden sich die Alben. Und dann, wenn aber, also ich glaube, das war nur die in den 40er Jahren noch, also Ende der 40er, dann verschwanden die eigentlich ganz tief unten in den Schränken und wurden nicht mehr gezeigt. Dann war Wirtschaftswunder, Aufbau und sonst was und da sprach man nicht mehr über den Krieg. Das ging nicht. Also verschwiegen, richtig verschwiegen. Ich glaube, da schließt genau meine Frage an. Also haben dann die Kinder, die auch Alben gebracht haben, erzählt, dass die Väter darüber erzählt haben? Nochmal anschließend an das Bild, was rausgerissen wurde, wo dann der gehängte Kopf übrig blieb. Das sagt ja irgendwie auch, dass eine Akzeptanz dessen, dass der Mann im Krieg war und dieses erlebt hat und das vielleicht auch zum Teil getan hat, war ja eigentlich nicht da. Das musste vernichtet werden, das durfte gar nicht gezeigt werden. Gab es dann aus den Erzählungen der Kinder oder der Frauen so etwas, dass sie sagten, der Mann hat darüber berichtet oder hat die Familie darüber gesprochen, wurde das überhaupt ein Thema? Weil für mich wirklich dieses rausgerissene Foto sagt, das war nicht akzeptabel, das war nicht lebbar, das konnte ich nicht ertragen, das war etwas, was ich nicht aushalten konnte. Also interessanterweise haben rausgerissen nur die Ehefrauen, also die gleiche nicht Generation, Kinder. Nicht die Kinder. Ja. Also, soweit ich es weiß, die Fälle, die ich jetzt selbst erlebt habe. Die meisten Alben wurden mir schon gebracht, also 80% von der Töchter-Söhne-Generation. Also, so meiner. Und einige Enkel auch. Und die wollten eigentlich sehr gezielt weiteres wissen. Und zwar genau aus beiden Gründen. Zum einen haben sie gesagt, mein Vater hat mir nie was erzählt. Ich habe jetzt hier diese Alben, was weiß ich, beim Auflösen des Haushalts, beim Tod, wenn sie in den Schrank mal geguckt haben, haben sie das gefunden. Und ich weiß gar nichts damit anzufangen. Und wenn Sie sowas hier untersuchen, dann können Sie mir vielleicht was dazu sagen. Das ist also die eine Motivation. Und die andere Motivation ist schon, dass Sie sagen, ja, mein Vater hat ganz viel erzählt und die gehen relativ nicht so skrupulös damit um. Das ist leichter, also dadurch, dass der Vater offener war und darüber reden konnte. Dann gibt es aber auch ganz harsche Familienauseinandersetzungen. Also, dass mir eine Tochter jetzt das Album gebracht hat und gesagt hat, um Gottes Willen, sagen Sie meinem Bruder nichts. Und so. Also, da gibt es richtige Kämpfe innerhalb der Familie dann auch. Und, wo man das Ringen um dieses väterliche oder elterliche Erbe richtig spürt und merkt, wie tief das geht und wie lange das die Leute beschäftigt, weil dazu gehören ja eben auch oft ganz dicke Konvolute von Briefen und dann taucht plötzlich der Wehrpass auf oder Orden oder sonstige Memorabilien in Hakenkreuzen und so und in irgendwelchen Kistchen auch, also es sind ganz obskure Fundstücke dann auch manchmal oder ein Birkenrindenbrief aus Russland oder so etwas, also ganz seltsame Sachen. Und die faszinieren, die Leute wollen es nicht wegschmeißen, aber sie wollen dann schon auch ein bisschen was dazu wissen. So, was das Thema ist, der Fragen, die man nicht stellen konnte und der genau. Sprachlosigkeit, genau. Die existierte ja. Und ja nicht nur auf der Nazi-Seite existierte, sondern man weiß es ja auch auf jüdischer Seite, dass viele Juden nicht ihren Kindern was erzählt genau. haben, sondern erst ihren Enkeln, wenn überhaupt, ja. dass die genauso in diesem sprachlosen Raum ja. und nur in diesem Empfindungsraum, der eigentlich gesagt hat, da war irgendwas, was ich ja. nicht nennen kann und ja. was ich nicht bezeichnen kann, dass sie da... Also das hat, also diese ganzen Erfahrungen dieser unzähligen Gespräche und Interviews, der geführt hat, hat mich eigentlich auch dazu bewogen, diese Ausstellung zu machen, weil ich gemerkt habe, das brodelt noch so richtig bei ganz vielen und es beschäftigt sehr viele Menschen direkt. Und sie wollen es eben, also manche tun es natürlich, geben die Alben oder Einzelfotos zu eBay und Stefan hat gerade wieder ein Foto gefunden. Eins aus dieser Serie vom Don jetzt zum Don, das angesetzt war. Bei eBay. Ja, genau, mit 59 Euro und wir sind jetzt gespannt, wie hoch es geht. Ein Foto, nicht die Serie, ein Foto. Und wer gierig ist auf diese Fotos? Ne? Dieses Album. Schätzen Sie mal, was das kostet in Versteigerungshäusern. Also ich habe es von einem Privatsammler, deshalb weiß ich es, wie viel er bezahlt. Angebot. 2000. Ja, nicht ganz. 1,5. Also das hat mich schon umgehauen. Und kriegt man ein bisschen raus, wer das Fotoalbum haben will? Also sind das die, das ist ja dann die Kindergeneration sozusagen. Wer sowas sammelt? Ja. Oder? Also das ist ja auch die Frage, wer will das haben? Wer gibt so viel Geld dafür genau. aus? Wer kauft sich nicht einen Urlaub auf Mallorca davon, sondern wer will so ein Album haben? Ja. Also, und auch noch ein anonymes. Ne? Ja, also eben ohne Familienbezug. Ja. Mhm. Naja, es gibt schon eben Privatsammler. Also das schlagendste Beispiel war, kaum dass ich angefangen hatte, 2004 mit diesem Projekt an der Uni in Oldenburg, ruft mich ein Mann an und sagt, Sie brauchen gar nicht weiter zu suchen, ich habe 1000 Alben im Tresor. Kommen Sie einfach vorbei. Ich habe gesagt, schön und gut, ich bin dann auch vorbeigekommen, sonst hätte ich dieses nicht gefunden, was ja das Schlüsselchen für die Minenprobe war. Aber was nutzen wir, also jetzt für dieses Projekt und auch für meinen Zugang, Rechercheausrichtung, die Dinge, wenn ich nicht die Geschichte dahinter weiß, also nicht die Familien kenne, nicht die zusätzlichen Dokumente bekomme, keine Namen habe und nichts dergleichen, dann ist das so ein luftleeren Raum und dann geht es mir halt, dann kann ich die Bilder sehen und natürlich gibt es einen unglaublichen visuellen Background, wenn man dann durch so 500 Alben mal marschiert und ich habe das schon öfters dann auch wahrgenommen. Aber es bindet sich nicht zurück. Also Sie haben es ja gemerkt, die Beispiele, die ich gesagt habe oder erzählt habe, die sind schon gesättigt durch die Gespräche mit den Soldaten oder mit den Töchtersöhnen oder und das öffnet so ein Bild nochmal ganz anders oder kontextualisiert es ganz anders. Und das fand ich wichtig bei der ganzen Arbeit. Aber schon was anderes, Sie haben sich jetzt insbesondere auf Bilder aus Deutschland fokussiert. Gibt es auch vergleichbare Fotografien aus Frankreich oder Russland? Oder war es ein speziell deutsches Phänomen? Ja. Oder war das durch dieses allgemeines Phänomen, durch diese Verfügbarkeit einfach der neuen Technik ist, der Fotografie, die so einfach jetzt zu machen war? Ja, und durch die Propaganda, durch die Aufrufe von Hitler und Goebbels. Die haben richtig. Ja. Also in dem Sinne, gibt's, wurde Frankreich jetzt weniger so fotografiert? Also, das ist das nächste Projekt, das Anschlussprojekt. Mich interessiert schon der Gegenweg. Also, interessiert mich, also wie die Franzosen und die Engländer und die Amerikaner und so weiter, Polen, wie die fotografiert haben, als sie eben auch nach Deutschland kamen. Also der Blick auf die Deutschen. Oder gibt es Fotos aus der Resistance oder so? Ja, ja. Also, das ist ganz unterschiedlich. Ich weiß es bislang nur, ich bin da dabei, das vorzubereiten. Das wird ein bisschen unterstützt jetzt dadurch, dass die Ausstellung jetzt angefragt ist aus dem Ausland. Also ich fahre übermorgen nach Amsterdam und werde dann mit dem Museum sprechen. Die wollen die Ausstellung haben und im Oktober nach Prag auch die. Und da bin ich sehr gespannt, wie das wohl wird. Also es gibt auch eine ganze Fotoserie von der Bombardierung von Rotterdam. Ja, wenn das dann da gezeigt wird, das ist dann schon nochmal eine andere Sache. Auf jeden Fall, also geht es nach außen, das heißt, ich komme da schon auch in Kontakt mit den jeweiligen anderen Ländern. Ich weiß es von einer kurzen so Tiefenbohrung in der Library of Congress in den USA, da gibt es von den GIs eine Sammlung Veterans Project, da konnten die Alben abgeben. Da habe ich mal reingebrochen, also ein paar Alben mir angeguckt. Die sehen schon anders aus als die deutschen. Klar. Im Imperial War Museum in London das gleiche, gibt es auch eine große Sammlung Privatalben. Auch da habe ich mir ein paar angeguckt, aber da kann ich noch nichts Substanzielles drüber sagen. Das ist hart noch. Und Frankreich ist schwierig, weil natürlich, das ist bei den Franzosen sehr ambivalent, also sie waren alle in der Resistance, ne? Kollaboration, nein, Vichy, ja, aber da gibt es keine Fotos. wenn sie in der Resistance waren, was haben sie fotografiert? Schon die deutsche Besatzung in Paris, da gibt es etliches, das ist jetzt auch ausgestellt worden in Paris, da gibt es richtige. Da öffnen sich Archive auch, sozusagen die Historiker machen da die Tür auf und stellen das, also beschäftigen sich damit richtig. Aber die Frage der Kollaboration ist schon noch eine schwierige Hürde dort. Auch da muss man richtig erstmal also Kontakt knüpfen und recherchieren. Das kommt hoffentlich.